Yeah, ich bin's, Björn Beton, zusammen mit Semi und Jansen. Vielleicht wollen die Ladies tanzen. Ich hatte dich gefragt, was wünschst du dir zum Geburtstag, worauf du mir gestern dachtest? Du hast nur einen Wunsch, wenn du diese Welt betrachtest. Dass sie besser wird, das wäre echt fantastisch. Das schenke ich dir, sogar etwas Selbstgemachtes. Nun sieht es aber so aus, dass man für Gerechtigkeit kein Gelaber mehr braucht. Wir machen eine Revolution, wie auf Kuba hier. Ich regel das schon, da sagtest du zu mir: Du bist nicht Che Guevara, Berlin ist nicht Havanna und der Kudamm nicht der Malecón. Doch hier die Kuba, Björn Beton, aber super wär das schon. Wird das Kind stürzt, das ist ein Bein der Revolution. Das ist doch hier die Kuba, Björn Beton, aber super wär das schon. Ich begann zu ahnen, ich brauch einen Plan. Mit Bäume pflanzen wär das nicht getan. Die Leute müssten einfach eines verstehen: Unser kleines Problem ist dieses Schweinesystem. Das sagte ich Passanten, so entstanden gleich erste Sympathisanten im bekannten Kreis. Ich glaub, vom Asylanten bis Fabrikant weiß bald jeder ist schuld. Auf Handzetteln in Fußgängerzonen, auf Plakaten in Großbuchstaben hatte ich geschrieben, ihr seid eingeladen. Am Freitagabend bitte weiter sagen: Treffpunkt ist der Kudamm. Wenn die Revolte was für dich ist, dann kommst du besser mit der U-Bahn. Bleiben wir realistisch und fordern das Unmögliche. Sei kein Buhmann, hört sich das nicht gut an? Du bist nicht Hannes Wader, was du singst ist nur Gelaber. Warum hast du keinen Partysong? Das ist doch hier die Kuba, Björn Beton, aber super wär das schon. Wird das Kind stürzt, das ist ein Bein der Revolution. Aber super wär das schon. Wird das Kind stürzt, das ist ein Bein der Revolution. Wenn alle Leute kommen, die dieses Land verändern wollen, haben wir doch schon gewonnen. Ich glaub daran, so viele träumen davon. Dann folgt Björn Beton in die Einkaufsmeile. Da steh ich nämlich schon seit einer Weile, wartet, dass jemand kommt, aber bleib alleine. Überraschenderweise stehst du plötzlich vor mir und sagst ganz leise: Das ist doch nicht so ein Drama, wir üben das ein paar Mal. Eines schönen Tages klappt das schon. Das ist doch hier die Kuba, Björn Beton, aber super wär das schon. Wird das Kind stürzt, das ist ein Bein der Revolution. Das ist doch hier die Kuba, Björn Beton, aber super wär das schon. Wie du denn die Klasse klaut? Liebling, lass uns Waffen klauen. Dachte ich's mir doch, ich brauch ne Knarre, ne Kalaschnikow und ne Zigarre. Ach, was soll's? Erzähl von dem Fiasko, bloß den Kassel Castro. Lass uns gehen. Sag mal, meinst du, ich steh eigentlich in den Basketball? Esto no es Cuba, Björn Beton.